SWR 2 Hörspiel. Krach. Hörspiel von Tino Kühn. So, da wären wir. Haben es alle geschafft? Gut. Ich fasse noch mal zusammen. Die Wohnung ist ein Altbau aus dem Jahr 1922, ist königliche 87 Quadratmeter groß und besteht aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad mit Fenster, Kinderzimmer, Schrägstrich Arbeitszimmer, Abstellraum sowie einem Keller. Die Kaution beläuft sich auf 3 Netto-Kaltmieten. Die Kaltmiete selbst beträgt 950 Euro. Zusammen mit den Nebenkosten sind das dann nach Adam Riese 1.300 Euro Warmmiete. Wenn Sie sich für die Wohnung interessieren, bräuchten wir für eine Bewerbung unseren ausgefüllten Fragebogen sowie die darauf angegebenen Nachweise und im Falle von Studium oder Ausbildung eine entsprechende Bürgschaft Ihrer Eltern, von Verwandten, dem Briefträger oder wen auch immer Sie für Ihre Schludrigkeit haftbar machen wollen. Das Ganze können Sie mir gleich mitgeben oder per Post, Mail, Telegramm oder Brieftaube an die in der E-Mail angegebenen Adressen schicken. Ich bitte Sie aber inständig, von Direktbewerbungen beim Besitzer des Hauses abzusehen. Genauso wie von telefonischen Nachfragen bei uns. Was sagst du? Ja. Tom. Sophie, die Wohnung ist großartig, nur... Nicht nur großartig, die ist es. Ja. Budgetmäßig ist das aber hart am Limit. Hast du die Mappe? Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Okay. Wollen wir? Ja, leg los. Entschuldigen Sie. Meine Liebste und ich haben uns gerade gefragt, wie die Sonne hier morgens steht. Ist das hier die Nordseite, ja? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wir sind leidenschaftliche Frühaufsteher, müssen Sie wissen. Manchmal gehen wir so früh ins Bett, dass... Sophie, pass mal bitte mit deinen Schuhen auf. Du machst Striemen aufs Laminat. Ach Gott. Warten Sie. Ich habe doch noch diesen Schmutzradierer dabei. Ich mach das mal schnell weg. Lassen Sie... Hier gehen so viele Leute mit Schuhen durch. Das ist doch schnell gemacht. Er ist sehr penibel. Baby, du hast einen Putzfimmel. Ich sag's immer wieder. Gerade so ein Boden ist immer schwierig. Da darf man nur nebelfeucht dran. Wasser ist da Gift. Wie bei deiner Tante, weißt du noch? Meine Tante und ihr Mann haben jetzt ein Haus gebaut. Haus. Ein Palast. Jedenfalls hatten die einen Wasserschaden in der Gästeküche, während sie im Skiurlaub waren. Sie wollen nicht wissen, wie das aussah. Der ganze Boden kam hoch. Ja, das klingt nicht so schön. So, das war's schon. Sagen Sie, wir haben ja eine kleine Mappe vorbereitet. Da ist auch schon das ausgefüllte Formular von Ihrer Website dabei. Sehen Sie, hier ist auch schon Schufa- und Einkommenssteuerbescheid und hier die Bürgschaft von meiner Tante. Und noch ein kleines Foto von uns. Okay, danke. Eine tolle Wohnung ist das. Ja, wirklich toll. Oh, entschuldigen Sie mich. Ja? Nicht schlecht. Ach so, nee, der Radierer nee, ja. Kommt halt immer gut an. Doch. Aber doch, Baby? Ernsthaft? Wir machen Krach! Krach! Lauter nette Leute, wir sind voll bis unter das Dach. Wir machen Krach! Krach! Und wenn die Nacht am tiefsten ist, legen wir nochmal nach. Hallo, liebe Nee, hier rüber. Oh, verdammt! Dirk, pass auf! Ja, ja! So, jetzt runter, runter, so. Alter! Sag mal, kenn ich den Song nicht irgendwoher? Hab ich neulich wiedergefunden. Das ist unser altes Proberaum-Tape. Major Tom und die Koma Lauten. Tom, machst du das bitte leiser? Ich muss mich konzentrieren. Na, kommt doch richtig gut an. Sie hat Prüfung nächste Woche. Eine Frau, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben. Oh, bitte, nur weil du keine... Und ewig zu binden. Mein bester Freund, ein Sexist. Wow. Falsch, Schnuffelchen, ich bin dein einziger Freund. Was habt ihr eigentlich so vorbereitet für eure Umzugshelfer? Schnaps? Koks? Pantoffel mit lustigen Augen drauf? Ich tausche meine Maskenzeit mit dir nächste Woche, Dirk. Versprochen. Juhu, 20 Minuten länger schlafen. Ach, und denk dran, Freitag ist Vollversammlung im Großen Haus. Ja, ich weiß. Ich glaube ja, dass unser Sonnenkönig am Freitag die Bombe platzen lässt. Du glaubst, er geht? Naja, logisch wär's. So, die Karre steht. Allerdings ein ganzes Stück weit weg. Findest ja hier nichts mehr zum Kotzen. Hier, der Schlüssel. Danke, Arndt. Ich habe uns noch was mitgebracht. Ah, schau an, der Arndt denkt mit. Ein Hoch auf unseren Beleuchtungsmeister. Wo hast du denn das jetzt aufgetrieben? Bei Nancy unten. Nancys Spätschicht? Ja. Kennst du die oder was? Ja, von früher noch. Ein Späti direkt vor der Tür. Ist doch praktisch, wenn es am Theater mal nicht so läuft, hä? Hey, die sind schon okay. Hier. Ich nicht, ach, danke. Komm, bist du auch schwanger oder was? Ich fange nur nicht mehr bei jeder Gelegenheit an zu saufen. Bier bewusst genießen, so sieht das also aus. Komm schon, wir haben schon hart gearbeitet heute. Genau, die ohne Arbeit harzen unten vor deinem Späti. Bivo, bivo, bivo. Also, Prost. Okay, ich erhöhe auf rassistischer Sexist. Aber was ist das hier eigentlich? Hast du wieder im Fundus geklaut? Das ist eine Salatschleuder. Verzeihung. Eine Premium-Salatschleuder. Toms ganzer Stolz. Denn nur diesem einen unverschämt teuren Hersteller... Kleinanzeigen! ...gelingt es aus dem Prinzip der Fliehkraft, das Letzte rauszuholen und im Handumdrehen Salat in Laub zu verwandeln. Wow. Früher Steine auf Polizisten geschleudert und jetzt Salat. Ich habe nie Steine geworfen. Jetzt leg das bitte wieder hin. Doch, an mein Fenster. Ich hatte da so eine romantische Phase. Feuerwehr, GSG 9, die Cops und Bundeswehr. Alle sind heute eingeladen, kommt doch auch noch her. Und Spekulanten, aufgepasst, habt ihr euch so gedacht? Euch gehört vielleicht die Häuser, doch uns gehört die Nacht. Wir machen Krach, Krach. Hallo? Hallo? Test? Test? Genau, Arndt. Sag mal was. Eins, zwei, drei. Okay. Nee, warte mal. Jetzt leuchtet das hier schon. Ach, verdammt. Darf ich mal? Ach, nee, ist schon. Ah, super. Danke. Gut, dann können wir anfangen. Aufnahme läuft, oder? Ja. Ja. Irgendwo, nirgendwo, Folge 17. 6.9. Interview Arndt. Also Arndt, danke nochmal für deine Zeit. Ich würde anfangen mit... Echt ein altes Teil, das sie dir gegeben haben. Na, wir stehen halt auf diesen Retro-Sound, ist eigentlich... nicht funktioniert. Ich muss doch nur hier drücken. Veränderungen im Viertel hier. Ist einiges getan. Ja, du musst dir die Gegend hier von damals, ich sag mal, rustikaler vorstellen. Was heute? Dreckig, grau, langweilig, Einschusslöcher aus dem Krieg. So was halt. Hab ja nicht die Welt verdient. Damals. Da bin ich dann hier gelandet, in einem klassischen Arbeiterviertel, wie man also sagt. Wann war das? Ich war so Anfang 20. Na, rechne mal. Bin jetzt 51. Aber ich konnte mir in dem Alter hier im Viertel schon eine eigene Bude leisten. Da träumst du heute von. Tja, und eine Weile später ging es dann los mit den Studis hier. War ja noch ein Weil auf der Karte. Pass mal auf, Arm! Nicht, dass dich da einer auf dem Heimweg vom Wacken. Naja, und jetzt? Jetzt wohnen die alle selber. Hörst du das? Sophie? Sophie, bist du wach? Was ist denn? Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Schlaf weiter. Das geht nicht, das ist zu laut. Es ist doch total leise. Ey, wenn du jetzt hier Licht anmachst, verlasse ich dich auf der Stelle. Ich will doch nur gucken, was da los ist. Ey, Mann, steh auf. Steh auf, du Vollidiot. Das ist der Späti. Wahnsinnig. Es ist Wochenende und wir wohnen in einer Stadt. Jetzt komm bitte wieder zurück ins Bett. Vielleicht rufe ich nächste Woche mal die Hausverwaltung wegen den Fenstern an. Ich glaube, die sind nicht richtig dicht oder so. Ich höre kaum was. Mach dir doch diese Dinger ins Ohr. Ich kann damit nicht schlafen. Ohne klappt's ja anscheinend viel besser. Oh, schon 2:30. Scheiße, ey. Morgen früh ist Vorstellung. Wo sind denn die Ohrstöpsel? Schatz. Ja, war ja klar. Aua! Scheiße! Psst! Ich finde die Dinger nicht. Du schaffst es auch so, großer, starker Mann. Gute Nacht. Nacht. Guten Tag. Tag. Sind Sie Nancy, die Chefin hier? Ja, glaub schon. Ich wollte nur kurz sagen, dass es gestern Nacht recht laut war bei Ihnen. Wir wohnen hier im Haus und naja, alles wäre irgendwie schön. Ja, war ein Geburtstag, ja? Sonst ist es ruhig bei uns. Ah ja, okay. Ja, verstehe ich. Es wäre halt cool, wenn nach 22 Uhr dann Nachtruhe ist. Ja, ich weiß, dass es hier ein Späti ist. Aber unser Schlafzimmer ist nach vorne raus. Ja. Und meine Freundin ist schwanger. Das heißt. Ja, ist schon klar. Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, tschö. Und? Sie meinte, es wäre ein Geburtstag gewesen. Aha. Dich beschäftigt das nicht? Nicht so sehr wie dich. Mich stört das nicht. Ja, das habe ich gemerkt. Überleg doch mal bitte, wie du im Studium gewohnt hast. In dieser Rumpelbude mit Dirk. Mit Probenraum und Partys und... Das war keine Rumpelbude, sondern ein Hausprojekt. Von mir aus. Das hat dich auf jeden Fall kein bisschen gestört damals. Das war was anderes. Vielleicht ist das nur eine Sache der Gewöhnung. Der Bierkrug. Ja, so ein Laden mit Hilfgeweih über dem Tresen. Viele Stammgäste. Ab und zu eine Schlägerei. Nancy, die jetzt die Spätschicht da vorne hat, die hat da... Ach, sag mal, hast du hier eigentlich einen Parkplatz gefunden? Bin mit den Öffentlichen hier. Ach so. Weil du findest hier nichts mehr zum Kotzen. Alles voll. Und überall die Politessen, neuerdings. Überall, egal. Auf jeden Fall. Jetzt reicht's. Hey! Könnt ihr vielleicht bald mal Schluss machen da unten? Ja, ihr! Was willst du? Ich komme hoch! Dieser Scheißladen. Das gibt es nicht. Schatz, bitte, ich muss schlafen. Morgen muss ich den ganzen Tag Korrektur lesen. Hast du das gerade gehört? Wie kannst du denn pennen bei dem Lärm? Du machst hier gerade am meisten Krach. Leg dich doch bitte wieder hin und versuch zu schlafen. Ich leg mich auf die Couch. Da ist es doch genauso. Ja, soll ich im Flur pennen oder was? In meiner eigenen Wohnung? Unsere Wohnung. Geh doch mal runter und rede mit denen. Ja, klar. Aber sei du doch so lieb und ruf schon mal den Krankenwagen, ja? So langsam nervst du mich. Ich ruf jetzt die Bullen. Das ist doch kein Notfall. Für mich schon. Na, nun komm schon. Hier. Revier Ost, das müsste es doch sein. Ja, schönen guten Abend. Schönfelder hier. Er tut's. Ich möchte gern, also nein, also eigentlich ungern, eine Ruhestörung melden. Kann ich das bei Ihnen machen? Ja, okay. Unter unserem Fenster, also Schlafzimmerfenster, ist ein Laden. Heisestraße 2a. Nein, Heise. Ja, wir wohnen über dem Späti und da ist laute Musik. Da ist keine Musik. Und etwa 8 bis 10 vermutlich stark alkoholisierte Personen stehen davor und sind laut. Verstehen Sie, ist ja schon 12:30 jetzt. Und unter der Woche. Naja, die wirken gewaltbereit. Deswegen würde ich das nicht unbedingt machen wollen. Bitte? Menschlich laut? Kann man so sagen, ja. Und Musik halt. Ich spreche Deutsch, ja? Ach so, naja. Man hört schon so, ich würde sagen, gemischt. Verstehe. Und wie lange? Demonstration? Ach so, okay. Nee, hab ich nicht gehört. Ist klar, ja. Danke. Ja, wiederhören. Siehst du? Kein Problem, die schicken jemanden. Hast du gehört? Das gibt's doch nicht. Auf jeden Fall stand der Krug irgendwann kurz vor dem Aus. Herbert, der Wirt, konnte von den Zufküssen, die bei ihm rumsaßen, kaum noch die Rechnung zahlen. Und dann wurde das ganze Haus auch noch verkauft und, naja, Feierabend. Da ist jetzt so ein Typ mit seinem Kaffee drin. Tolstoi. Dostojewski. Glück gehabt. Hier ist ja gut was los heute. Ins Dostojewski will jeder, wenn die Sonne scheint. Ach, hallo. Wer war das? Das war die Bäckersfrau, bei der ich heute Brötchen holen war. Hallo, ich bin Jelena. Wisst ihr schon? Hi, ich möchte unbedingt den Eisbecher, den die Frau da drüben hat. Ah, das ist der Schuld- und Sühnebecher. Hm, so sieht er auch aus. Genau, den nehme ich. Ach, nicht. Nein, das ist der Idiot mit Sahne. Entschuldigung. Idiot mit Sahne. Ja, okay, nehme ich. Und eine Minzapfelschorle. Klar. Und du, auch Idiot? Wie bitte? Kleiner Scherz. Entschuldigung. Ach so. Ich möchte nur einen normalen Kaffee, bitte. Mit Milch? Habt ihr Sojamilch? Klar. Also, bis gleich. Danke. Bis gleich, Jelena. Sag mal, hätten wir uns eigentlich auch vorstellen sollen? Quatschkopf. Auf jeden Fall habe ich da heute Brötchen geholt und... Ja, sorry, ich habe verpennt. Tut mir leid wegen gestern Abend. Ach, schon okay. Beim Bäcker jedenfalls hat sie meinen Bauch gesehen und hat dann munter drauf los erzählt. Ihr Sohn ist schon fast 15 und sie würde so gern noch mal ein zweites Kind kriegen, bevor es zu spät ist. War sehr nett. Das waren auch echt gute Brötchen. Naja, jetzt kommt's. Lange wird es die nicht mehr geben. So eine große Kette hat hier 2 Filialen aufgemacht. Eine Angestellte mussten sie schon entlassen. Das bedeutet natürlich auch mehr Arbeit für die beiden. Klar. Ja, und das Viertel ist hier beliebt. Das heißt, die Ladenmiete wird natürlich auch nicht billiger. Sie nahm es mit Humor, aber sie klang schon sehr traurig. Die gibt es immerhin seit 3 Generationen. Ach, scheiße. Was ist? Worüber denkst du nach? Vielleicht sollten wir hier nicht sitzen. Wegen der Sonne? Ach, da drüben wird gerade was frei im Schatten. Nein, ich meine hier im Café. Warum? Der Laden hier ist doch das Ergebnis, wenn es so weitergeht. Angesagt, sackteuer und ein Haufen Leute, die sich stylen wie ihre eigenen Eltern in den 80ern. Das sieht ja aus wie die Kostümprobe von Linie 1. Hier, der da, der hat eine Pfeife. Da, guck mal, eine Pfeife. Nicht so laut. Du hast doch selber eine. Da haben wir früher Gras drin geraucht. Ist ja ganz was anderes. So, die magst du nicht, habe ich verstanden. Deswegen sollen wir gehen? Nein. Ich meine ja nur, dass wir das nicht unterstützen sollten. Wir werten das Viertel doch auf. Der Kaffee kostet hier 3,80 Euro. Das ist doch bestimmt nicht normal für die Gegend. Kommt der Ossi durch, ja? Fängst du als nächstes an, alles wie den Mark umzurechnen? Woher weißt du eigentlich, was normal ist für die Gegend? Ich finde einfach, dass das beschissene Zustände sind. Findest du das mit dem Bäcker etwa okay? Natürlich finde ich das nicht okay, aber da spielen ja auch noch andere Sachen eine Rolle als dieses blöde Café. Stadtpolitik, Investoren und so weiter und so weiter. Und danach war die Stadt ja dann fast pleite gewesen. Und da haben sie halt alles verkauft an irgendwelche Anzüge aus, weiß ich nicht wo. Wie war denn die Vollversammlung? Na, Rudowski hat wieder mal gedroht, seine Intendanz niederzulegen. Wenn die Stadt meine Arbeit am Schauspielhaus nicht zu würdigen weiß. Bla bla bla bla bla. Warst du noch bei ihm im Büro? Ja, perfekter Zeitpunkt. Er noch mit hochrotem Kopf von seiner Rede und dann komm ich reingestolpert. Oh, hochwohlgeboren, dürfte ich, Unwürdiger, das Fass eurer Güte zum Überlaufen bringen und bitte, bitte, bitte wenigstens einmal in der Spielzeit aus der Jugendsparte in den Abendspielplan? Und er so? Keine Zeit. Hab dann einen Termin gemacht. In 3 Wochen. Ach Mist. Ja. Ich meine, guck mal. Dirk und ich, wir haben gleichzeitig angefangen. Und es hieß für beide. Hälfte Jugendtheater, Hälfte Abend. Und jetzt? Ich hab immer noch jeden Morgen Konfetti im Schlüpper und Dirk darf jetzt schon zum zweiten Mal auf der großen Bühne den Text vergessen. Ich finde auch, dass es nicht geht. Du solltest mal mit dem Ensemble sprechen. Ich hätte mich nicht so abwürgen lassen sollen heute Morgen. So, einmal Apfelschorle. Dankeschön. Und dein Idiot. Mit dem ist sie gerade zusammengezogen. Wie bitte? Wow, danke. Nichts. Und den Kaffee hast du noch auf dem Schirm, ja? Ach, bleib. Ich meine, Entschuldigung, ich habe vergessen zu buchen. Das tut mir doch leid. Wir haben dieses neue Kastensystem digital und ich wusste nicht mehr, ob... Jelena, ist doch okay. Alles gut. Ich warte einfach, ja. Kein Problem. Danke, ich beeile mich. Kaffee mit Milch, bis gleich. Sojamilch? Weiß ich doch. Bis gleich. Bis gleich. Sojamilch? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe da so eine Intoleranz. Ja, die hast du definitiv. Jelena! Das war jetzt endgültig! Entschuldigung, das tut mir doch leid. Ich hab satt mit dir! Aber die Nancy, die war eine tolle. Immer sehr herzlich. Immer einen Spruch auf den Lippen. Und hübsch war sie. Die hat dann, als der Krug dann schon zu war, die Spätschicht aufgemacht. Lief die erste Zeit dann auch ganz gut. Und dann? Ja, wie das halt so ist. Sie ist dann auch selber eine gute Kundin bei sich geworden. Verdammt schade. Hm. Willst du auch ein Bier? Nein, danke. Ist das normal, dass das da so blinkt? Oh. Du hast was? Den Späti beim Ordnungsamt gemeldet. Aha. Ich soll erst mal ein Lärmprotokoll schreiben, meinten die. Sag mal, weißt du, wo ich das Ladegerät hingelegt habe? Und ich habe mit der Hausverwaltung telefoniert. Ich möchte doch bitte versuchen, den Konflikt erstmal persönlich zu klären. Wie stellen die sich das vor? Ach hier, hab's. Mit denen kann man nicht reden, aber das kapieren die ja nicht. Glauben die, ich gehe da runter und fange mir eine? Ist doch Irrsinn. Hallo, Papa. Du, ich wollte dir nur sagen, dass mein Zug 20 Minuten Verspätung hat. Es reicht also, wenn du mich um 9:30 vom Bahnhof abholst. Bis nachher. Zur Not mindern wir die Miete erstmal, habe ich überlegt. Ich habe das jetzt mal ausgerechnet. Und das wären dann, warte. Was ist so lustig, bitte? Der Che Guevara der Bäckerinnung will nicht mehr ins Dostojewski, aber dafür den Späti unter seiner Wohnung verpfeifen. Das finde ich schon witzig. Was hat das denn damit zu tun? Ich drehe hier durch wegen dem Scheiß. Mich stört das, ja? Mich stört das extrem. Tom, das weiß ich. Aber findest du es nicht vielleicht auch etwas übertrieben, gleich die Hausverwaltung und das Ordnungsamt einzuschalten? Übertrieben? Ich hatte letzte Woche jeden Morgen diese blöde Kindervorstellung und war jedes Mal komplett im Eimer, weil ich die Nächte kaum gepennt habe. Wegen diesen Druffis da. Die übertreiben. Weißt du, was ich glaube? Na, jetzt kommt's. Okay, alles klar. Das macht keinen Sinn. Nee, nun, sag schon. Na was, hm? Bin ich dir zu empfindlich? Jammer ich dir zu viel? Wäre es dir lieber, wenn ich immer gute Laune hätte? Ja, ist halt grad nicht! Okay, pass auf! Ich glaube, es macht dir gerade sehr zu schaffen, dass sie dich am Theater vielleicht nicht verlängern, wenn Rodowski geht. Und das verstehe ich auch. Aber mit deinem Frust dann die ganze Nachbarschaft... Das hat doch damit nichts zu tun! Ich sag dir mal, was mir zu schaffen macht. Ich habe ausnahmsweise auch mal ein Problem. Und dann fängst du an, dich erstmal über mich lustig zu machen. Che Guevara, der Bäckerinnung. Tom, hör auf jetzt. Echt, es reicht. Ja, nee, witzig. Danke für deine Anteilnahme. Ich mach mich dann auch mal über dich lustig, wenn dir vom Stillen die Nippel wehtun. Mal gucken, wie du das dann so findest. Sag mal, aber sonst geht's noch, ja? Jetzt lass mich mal bitte endlich hier weitermachen. Du spinnst. Musst du nicht langsam auch mal los? Mach doch deinen Scheiß! Ich fahr jetzt zum Bahnhof bis Freitag. Dann bist du hoffentlich wieder bei Sinn. Oh, fuck! Warum geht dieses Scheiß-Internet wieder nicht? Sommer sieht man's. Vor den alten Schenken sitzen die, die immer schon da saßen und gleich daneben ein überfülltes Junge-Leute-Ding. Das sieht erstmal lustig aus. Hat aber auch was von so, naja, Stellungskrieg. Wer hält am längsten aus? Die Hölle von Krochwitz. Ja, das ist gut, das merke ich mir. Ich meine, hat auch Vorteile. Hier ist nachts endlich mal was los. Aber das stört ja dann auch wieder einen. Keine süßen Träume mehr, wir bleiben heute wach, wir machen Scheiße. Komm. Gib mir einen Gruß. Guck an, du und die Alte schon wieder. Besoffenes Arschloch. Heute schon wieder Geburtstag, oder wie? Was hast du? Nee, ich will Video. Hier, so. Ruhe bitte, wir drehen. Schön in die Kamera gucken. Hallo Nancy, sag Hallo zum Onkel vom Ordnungsamt. Komm schon. Jetzt hat's euch die Sprache verschlagen, was? Ich geb mal ein Stichwort. Ruhe, ihr Vollidioten! Dein Maul! Top, genau so. Die Fresse halten! Danke. Zieht euch um, wir treffen uns in der Kantine. Sag mal, welches Fenster war das jetzt? Da oben. Links da. Hey! Jetzt ist ruhig genug. Okay, Leute. Es reicht jetzt. Ihr kennt das Spiel ja. Die Polizei ist gleich da. Polizia! Polizia! Zur Info, wir haben jetzt einen Anwalt eingeschaltet. Hört ihr? Anwalt! Anzeige! Wer ist das denn? Hallo, hier spricht Diana van der Klacht. Ich habe Ihren Zettel heute in unserem Briefkasten gefunden. Und ja, ich war das gestern am Fenster. Sie rennen da bei uns offene Türen ein. Wir versuchen auch gerade, Kontakt zu anderen Mietern aufzunehmen. Und vielleicht können wir uns tatsächlich demnächst mal zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ach so, hier noch meine Mailadresse. office@klacht-design.de. Also, bis bald. Ende der Nachricht. Wenn Sie speichern... Hey, Ich erreiche dich irgendwie gerade nicht. Anscheinend ist dein Handy aus und, ja, ich... Also Papa und ich, wir haben ein Auto gefunden und auch schon angeguckt. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Ach, vielleicht erzähle ich dir das in Ruhe, wenn ich wieder da bin. Apropos, ich glaube, ich bleib noch ein paar Tage länger. Es war ja auch super stressig mit dem Umzug und so. Ist vielleicht ganz gut. Ich sag dir dann nochmal genau Bescheid. Und bitte melde dich doch bald mal, ja, dass ich weiß, dass bei dir alles okay ist. Bis bald. Hab dich lieb. Ende der Nachricht. Sie haben kein... Scheiße. Der Countdown läuft. Was denn jetzt? Ja? Hey, Erda und Major Tom, sag mal, was war denn los? Handy ins Klo gefallen oder wie? Ich hatte es lautlos, weil ich mich nochmal hingelegt habe. Na ja, gut, macht ja nichts. Also du pass mal auf, du hast ja bestimmt die Mail bekommen, oder? Ja, ja, habe ich gelesen. Deshalb bin ich auch gerade... Theater, Theater, Rodowski am Arsch. Zeit, die Vita mal aufzufrischen, ha? Nächste Ausfahrt, Arbeitsamt. Ja, ist schon scheiße, okay, aber... Okay, hör mal, du, die Kollegen wollen deswegen morgen so richtig einheben gehen. Da musst du mitkommen. Du, ehrlich gesagt, bin ich gerade nicht so in der Stimmung für sowas. Du hörst dich ja grausig an. Alles okay bei dir? Geht so. Sophie und ich haben gerade ein bisschen Stress. Und noch ein paar andere Sachen. Sag mal, kennst du einen guten Anwalt, der sich mit Mietrecht aus... Das klingt nicht so geil. Hör mal, ich bin gerade auf dem Sprung. Lass uns doch morgen bei der Party in Ruhe darüber quatschen, okay? Ich überleg's mir. Also ja, ich schreib dir noch mal wo und wann. Halt die Ohren steif, ja? Tschüsseldorf. Mach mir schon Sorgen. Kohle scheffeln, Häuser sanieren, andere absichtlich vergammeln lassen, noch mehr Kohle scheffeln. Wo sollen denn die Leute noch hin? Was ist die Lösung? Ja, was weiß ich. Die sollen es endlich mal so drehen, dass jeder den Schotter für so ein Loft auf Tasche hat. Ja, komm, ist gut! Doc, was ist? Sag mal, vermisst du eigentlich was? Deine Mutter vermisse ich. Ja, ist klar, ich grüße von dir. Nein, Mann, ich hab hier gerade dein Portemonnaie in der Hand, du Honk. Oh, fuck. Fuck! Sag mal, kannst du das? Ja, ich nehm's mit. Sag mal, hast du die Bahn noch gekriegt? Die machen sich schon die Leute Sorgen. Ich bin fast da. Gut, dann schönes Erwachen morgen. Mann, der ist voll wie ein Topf, ey. Arschlöcher. Jackpot. Ja. Na, Wend! Tag. Ich nehme das Bier hier. Na dann, 1,50. Hier ist schon so. Großzügig, Danke. Es gibt natürlich auch Protest. Achso, eine Frage habe ich noch. Was denn? Neulich haben so ein paar Vermummte den neuen Bioladen vorne entglast. Wann verpisst ihr euch eigentlich endlich? Was ist denn mit dir los? Teer reingeschmissen und vollgesprayt. Nee, wirklich. Hör mal zu, weißt du? Ich hab euch nämlich angezeigt. Machst Stress oder was? Ich mach dich und deinen Scheißladen richtig fertig. Sag mal, geht's noch? Was stand da nochmal? Alle hier in der Gegend haben mich hier angezeigt. Raus, du Affe. Mach deinen Drecksladen zu und verpiss euch endlich. Was ist Scheißproblem? Fuck. Was ist das Problem? Problem? Hey, ruhig, ja? Fuck. Alter, fass mich nicht an! Ey, Tonasch, nicht in meinem Laden! Verdammt, wir haben schon genug Ärger! Fuck, Hipsters! Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht anfassen, du fettes Schwein! Komm, raus! Stand da quer über dem Laden. Ey, lass mich los! Und überall die Scherben. Nimm deine Pfoten weg! Halt die Fresse! Halt du endlich deine Scheiße! Hörst du nicht drauf, Alter? Geht das schon wieder los? War schon krass. Zvonje na Polizie! Ich ruf die Polizei! Polizia! Ihr verfickten Arschlöcher! Richtig krass. Komm noch her! Ruhe! Ruhe! Spokoi! Ruhe! Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, die Stadt ist halt wie eine Art Salatschleuder. Alles wird an den Rand gedrückt. Wie nennt man das, diese, na, hier, Physik und so? Fliehkraft? Irgendwie ist doch eh alles gerade im Schleudergang. Ganz schön philosophisch, oder? Hey, kommt rein, ich bin Diana. Hallo. Ihr seid ja zu dritt. Wann ist es denn soweit? Ich bin jetzt im 8. Monat. Oh, das ist ja schon bald. Setzt euch bitte. Wow, Marmor. Der Tisch ist von meinem Mann. Schön, oder? Freunde sagen, wir hätten die Wohnung nur gekauft, weil sie groß genug ist für den Tisch. Ja, tolle Wohnung. John hat die Innenräume zum Teil selbst entworfen und die Gegend hier, gerade auf die Heisestraße, hat sich richtig gut gemacht. Und es ist aber trotzdem immer noch so echt. Ja, das finde ich toll. Ja, manchmal sogar zu echt. Du sagst es, Tom, du sagst es. Also gehen wir doch gleich in Medias Res. Wir und ein paar Nachbarn haben uns inzwischen vernetzt wegen diesem Laden. Das heißt, wir schreiben in regelmäßigen Abständen das Ordnungsamt an und haben auch einen gemeinsamen Anwalt eingeschaltet. Neulich war ja da schon wieder eine üble Schlägerei. Habt ihr das mitbekommen? Irgendwas war wieder, ja. Ja, das wird noch Konsequenzen haben. Na egal. Auf jeden Fall haben John und ich überlegt, was wir abseits davon noch tun können. Okay, erstmal würde ich euch hier den Zettel für unsere Unterschriftenaktion geben. Die Heise bleibt leise. Genau, hier ist ein Stift. Und wir würden euch bitten, der Hausverwaltung mit Mietminderung zu drohen. Eine andere Sprache verstehen die nicht. Das Musterschreiben dafür habe ich dir gerade per Mail gesendet. Oh. Ist alles okay? Ja. Lena hat getreten. Ach, wie schön. Gut, Jens und Florian haben das letzte Mal einen kleinen Protestmarsch vorgeschlagen. Das Motto soll sein, laut gegen laut, für eine ruhige Lage. Wir wollen auf uns aufmerksam machen und... Ihr habt's aber mit den Mottos, ne? Ja, Jens arbeitet bei einer Agentur und... Sophie, Liebes, ist wirklich alles okay? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube... Die Fruchtblase! Scheiße! Sophie, ganz ruhig. Komm, leg dich hier rüber. Moment, da leg ich noch rasch die Decke rauf, bevor da... Blut raufkommt. Na gut, die Reinigung wird das schon... Diana! Aber vielleicht behandle ich das schon mal vor. Ruf bitte einen Arzt! Wer weiß, nachher kriegt man das überhaupt nicht mehr raus. Jetzt schnell, mach! Einen Arzt? Natürlich, einen Arzt. Bleib ganz ruhig, bleib ganz ruhig. Ja klar, bleib du mal ruhig, wenn... Das sind Hallo? Wehen, glaube ich. Ja. Sander Klar hier. Ist gerade eine Fruchtblase geplatzt. Auf dem Sofa. Nee, nimmst du mit rein. Und... Heise. Heise. Klacht. Mit doppeltem A. Minus Design. Nein. Ohne Design. Ja. Danke. Das ganz toll. Okay. Wer ist das denn bitte? Sie haben Notruf gewählt. Aber ich hab doch gerade erst... Lassen Sie uns bitte durch, wir sind das Arzt. Schuhe! Ach Gott, Sophia, du siehst ja furchtbar aus. Heute schon mal in den Mietspiegel geschaut? Kleine Scherz. Jelena, was machst du denn hier? Okay, Sophia, du musst einfach... Das war mein Fuß, verdammt! Entschuldigung, das tut mir doll leid. Gehen Sie zur Seite, bitte. Was? Aber sagen Sie mal, kenne ich Sie nicht von irgendwoher? Jetzt ist die Spritze runtergefallen. Entschuldigung, 3 Sekunden Regel. Können Sie uns nicht einfach ins Krankenhaus fahren? Was soll denn das? Mein Gott, der Teppich. Vorsicht, bitte! Haben Sie eine Vorstellung davon, wie teuer der gewesen ist? Ist mir mal passiert. Da ist der Nachbar vom Haus neben mir 2 Wochen in den Urlaub gefahren. Und hat das mal seinen Wecker nicht ausgeschaltet. Ach, Scheiße, was für ein Abfall. Dirk? Eines Morgens sprang der Wecker dann an und klingelte durch. Ta-ta, ta-ta. Die ganze Zeit. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich höre das direkt neben unserem Bett. Ich sehe was. Sagt mal, ist euer Kinderzimmer eigentlich zu unserer Seite raus? Gleich geschafft, Sophie. Ruhe! Ta-ta, ta-ta. Eine Melodie, die mich fast wahnsinnig gemacht hat. Und dann war ich kurz davor, irgendwie über den Balkon in seine Wohnung zu kommen und das Scheißding kaputt zu schlagen. Ta-ta, ta-ta. Was ist das? Eine Salatschleuder. Major Tom, ist das dein Ernst? Naja, wie sagt man so schön? Jungs machen Jungs und Männer machen eben... Scheiße! Ah! Hey. Hey. Was ist passiert? Du bist sturzbetrunken in den Späti reinmarschiert und hast eine Prügelei angezettelt. Das ist passiert. Scheiße. Ja. Wie bist du so schnell? Die haben mich gestern Nacht noch angerufen. Papa hat mich hergefahren. Wie fühlst du dich? Beschissen. Ich habe Kopfschmerzen und Durst. Hier, trink das. Die haben dich ganz schön vermöbelt. Du hast 2 gebrochene Rippen und eine Platzwunde im Kopf. Dazu noch eine ordentliche Gehirnerschütterung. Danke. Und wie sehen die anderen aus? Witzig. Sorry, ich bin noch ganz... Was? Benebelt? Ja, kein Wunder. Du rennst rotzbesoffen da rein und randalierst wie der letzte Vollidiot. Und machst jetzt auch noch blöde Witze. Ja, du bist echt ein Mann, ein echter Kerl. Was? Seit Wochen bist du wie besessen von diesem Laden. Ich mach mir Sorgen um dich, verdammt nochmal. Ich dachte, es ist gut, wenn wir uns mal eine Woche nicht sehen. Und ich frage mich langsam, hat das was mit mir zu tun? Mit dem Zusammenziehen? Mit dem Kind? Ist dir das doch alles zu viel oder was? Sag's doch einfach. Es hat nichts. Rodowski hat unsere Verträge. Er hat euch nicht verlängert. Er geht, ich weiß. Dirk hat es mir erzählt. Das ist der Grund, oder was? Oder... Es tut mir leid. Mindestens. Die haben dich nicht mal angezeigt. Ich wollte, dass diesmal alles richtig gut wird. Mit unserer Wohnung und ich freue mich sogar auf die Kleine. Aber manchmal packt mich so die Angst, dass alles schief gehen könnte. Dass ich das alles gegen die Wand fahre. Dass du mich... Ich will doch nur dass diese Scheißangst endlich mal aufhört. Und dann, zack, bricht auf einmal alles weg. Und ich will doch... Hier bricht nichts weg. Aber ich... Wir, Tom, wir. Hier ist es sehr ruhig. Vielleicht bleiben wir einfach hier. Und du setzt dir eine rote Nase auf und gibst den Patch Adams auf der Kinderstation, oder wie? Du schläfst doch so gut. Du könntest Anästhesistin werden. Aufpassen. Wenn du so weitermachst, gebe ich dir einen Grund, wirklich noch eine Weile hier zu bleiben. Sieben. Wow. Ja, mittlerweile. Wenn ich mal länger weg war, habe ich meine Wohnung halt untervermietet. Da kam eins zum anderen. Mit den Plattformen im Netz und so. Und jetzt mach ich das eben. Bisschen professioneller. Verstehe. Ja. Ich muss halt auch gucken, ne? Aber seitdem das Viertel hier in den Reiseführern steht, läuft es ziemlich gut, muss ich sagen. Klar. Ja. Du, entschuldige. Ich will dich nicht rausschmeißen, aber ich muss jetzt dann auch langsam los. Ach so, ja klar, ich bin schon weg. Arndt, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war sehr interessant und wo geht denn das jetzt hier aus? Hier, einfach auf den Knopf. Ach ja. Привет, Елена. Arndt, привет, как дела? Muss ja. Ihr seid drin? Da, da, am Tresen. Ich sag Bescheid. Danke dir. Kannst du mir einen Kaffee machen? Na, конечно. Klar. Bis gleich. Arndt! Schön, dass das geklappt hat. Ich schaff das einfach nicht allein. Zeig mal her. Wo ist es denn? Hier drüben. Die Leiter habe ich schon hingestellt. Wow. Eine Nummer größer ging nicht, was? Muchado. Finde ich immer noch einen komischen Namen für ein Straßencafé. Ach, und mit Lampen drin. Much Ado heißt der Laden. Das ist ein Stück von... Ist das auch russisch oder was? Nein, das ist englisch und heißt, lass uns anfangen. Sophie kommt gleich vorbei. Na geil, sieht doch gut aus. Das war's dann endgültig mit Nancys Spätschicht. Ja, ich lass die Kabel erstmal so runterhängen, da muss ich nachher die Zange holen. Wie läuft denn das Geschäft? Ziemlich gut. Jetzt im Sommer ist die Bude richtig voll, wie du siehst. Krass, wie du den Mie vom Späti hier rausgekriegt hast. Da kannst du nur alles rausreißen. Erinner dich doch mal, wie der Teppich aussah. Na, ihr zwei. Hey, Arndt. Hallo. Na, du? Hallo, Lena, meine Süße, komm mal her. Wow, das neue Schild sieht richtig klasse aus. Toll. Ja, finde ich auch. Ich habe dir die Post mitgebracht. Das eine hier sieht wichtig aus, das von der Hausverwaltung. Komm mal zu Mami. Lena, ja, guck mal. Kennst du den Arndt? Mensch, Lenchen, du wächst ja in einem Tempo, man glaubt es nicht. Ja, hallo. Oh. Also das... Es ist gut. Es ist ja gut. Du, die Kleine ist müde, mach dir keinen Kopf. Scheiße. Was denn? Ich glaube, das hier ist nicht so gut. Shh, ist ja gut, ist ja gut. Was ist los, Tom? Sprich? Die haben das Haus verkauft. Und Modernisierungsarbeiten ab nächstem Jahr. Da, schau. Laden und die Wohnung. Shh. Du, Lena ist gerade so unruhig. Lass uns doch später in Ruhe. Fuck. Oh, Entschuldigung, Arndt. Ich hatte deinen Kaffee ganz vergessen. Ich stell dir hier hin, ja? Ja, danke dir. Shh, ist ja gut, ist doch gut. Ruf doch da erst mal an. Ach, glaubst du, die interessiert das? Frag doch mal, was die vorhaben vielleicht. Was die vorhaben, ist doch klar. Die wollen uns raushaben, versteh doch mal. Da können wir den Laden gleich wieder zumachen und umziehen auch noch. Ich wüsste gar nicht, wie wir so fies Tante das ganze Geld wieder zurückzahlen sollen. Elena, ohne... Vorsicht, das Kabel! Vorsicht! Scheiße! Ist dir was passiert, Elena? Leid, Gospodin, Entschuldigung. Das tut mir doch leid. Bei euch alles okay? Sorry, Leute. Das geht alles aufs Haus. Schläft sie wieder? Ja, endlich. Das hat sie definitiv von dir. Das wird schon alles. Ich liebe dich. Schlaf gut. Gute Nacht. Fußboden. Psst. Schatz, steh auf, bitte. Psst. Sei doch bitte mal leise. Da ist es. Da ist was? Dieses Geräusch. Hörst du das? Ich höre nichts. Komm ins Bett. Das hört sich an wie ein... Wie ein Käfer oder sowas. Hör doch mal. Da kratzt ein Käfer hinter der Fußleiste. Oder eine Ratte vielleicht. Hier. Das muss hier sein. Die Stelle hier. Da. Da ist es ganz deutlich. Hör mal. Mal ganz genau hin. Krach, krach, lauter nette Leute, wir sind voll bis unters Dach. Wir machen krach, Krach. Hörspiel von Tino Kühn. Es sprachen Tom, Bastian Reiber. Sophie, Juliska Eichel. Arndt, Aljoscha Stadelmann. Jelena, Marta Kisiema. Diana, Patricia Ziolkowska. Tomasz, Alexej Boris. Nancy, Susanne Heidenreich. In weiteren Rollen Gabor Biedermann, Thorsten Flassig, Ulrich Lampen, Sandra Pasic und Christiane Rosbach. Punk-Rock-Song Tino Kühn und Nils Michael Weishaupt. Besetzung Sandra Pasic. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Angela Raymond. Regieassistenz Kerstin Düring. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2021. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann.